Eine Veranstaltung zum 61. Gründungstag des Afroasiatischen Solidaritätskomitees Koreas fand am 30. Mai in Pjöngjang statt. Daran nahmen teil Vorsitzende und Mitarbeiter des oben genannten Komitees, Funktionäre verschiedener gesellschaftlicher Organisationen wie des Koreanischen Komitees für Solidarität mit den Völkern der Welt und des Koreanischen Nationalkomitees für Friedensschutz sowie Werktätige in der Stadt Pjöngjang. Auf der Veranstaltung wurden die Glückwunschbriefe verschiedener gesellschaftlicher Organisationen Koreas wie des Koreanischen Komitees für Solidarität mit den Völkern der Welt und des Koreanischen Nationalkomitees für Friedensschutz an das Afroasiatischen Solidaritätskomitee Koreas verlesen und gab es dann ein Gedenkreferat. Im Gedenkreferat wurde hervorgehoben, das Afroasiatische Solidaritätskomitee Koreas habe in vergangenen 61 Jahren zur Sache für die selbstständige Vereinigung des Landes beigetragen und im Kampf für die Festigung der antiimperialistischen Solidarität, Freundschaft und Geschlossenheit zwischen den Völkern der asiatischen, afrikanischen und lateinamerikanischen Länder Erfolge erzielt. Danach wurden die künftige Aktionsrichtung und die Aufgaben des Komitees dargelegt. Nach dem Referat sahen sich die Teilnehmer einen Videofilm über die 61-jährige Geschichte des Afroasiatischen Solidaritätskomitees Koreas an.